SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: mobile Kommunikation. Mit Michael Stein. Willkommen. Es ist noch gar nicht allzu lange her. Da war ein Mobiltelefon etwas nahezu Exotisches. Nur reiche Menschen und Geschäftsleute konnten sich zum Beispiel ein Telefon im Auto leisten. Mittlerweile ist ein mobiles Telefon oder Handy, wie wir Deutschen das nennen, etwas Alltägliches geworden. Die Kosten für die Anschaffung sind kräftig gesunken, die Minutenpreise sind allerdings nach wie vor reichlich hoch. Was die Menschen aber nicht davon abhält, sich ein Handy anzuschaffen. In diesem Jahr wird die Zahl der Mobilfunkanschlüsse in Deutschland erstmals die 50-Millionen-Marke erreichen und liegt damit genauso hoch wie die der Festnetzanschlüsse. Schon im nächsten Jahr wird es dann also deutlich mehr Handys als Festnetztelefone geben. Grund genug für Welt am Draht, sich mit dem Thema mobile Kommunikation zu beschäftigen. Und wie Sie das von uns gewohnt sind, machen wir das von ganz unterschiedlichen Seiten und werden uns dabei sowohl Geräte zum Telefonieren als auch solche für den mobilen Netzzugang vornehmen. Das Thema. Vor kurzem fand in Frankfurt die internationale Automobilausstellung statt. Wenn man sich da an den protzigen Ständen der Hersteller so umschaute, dann fiel eines auf. Das digitale Zeitalter hat auch das Auto längst erreicht. Jedenfalls theoretisch. Ein Bericht von Eckhard Rahlenbeck. Autos sind fahrende Computernetzwerke. Der neue 7er von BMW hat gleich 4 parallele Kabelnetze, die pro Wagen mehr als 100 Elektromotoren und 700 einzelne Funktionen kontrollieren und steuern. Halbleiter arbeiten als Temperaturmessfühler und Lichtsensoren. Da werden Ventile gesteuert, Fliehkräfte, Öldruck, Wasserdruck, Lenkeinschläge, Klimaanlage, Airbags und was nicht alles sonst gemessen und beeinflusst. Erstmals setzt Mercedes elektronische Bremsen in Serie ein. Sogar der Reifendruck soll beim Fahren überprüfbar bleiben. Allüberall beherrscht Elektronik die Mechanik. Kommt nun noch dazu mobiles Internet ins Auto, steht ein Daten-GAU bevor. Wie sind Informationslawinen und Funktionswirrwarr vom Fahrer noch zu bändigen? Die Rechnung sollen Fahrerinformationssysteme und Car-PCs bringen. Sie sollen die komplexe Vielfalt bündeln und für Durchblick sorgen. In Filderstadt bei Stuttgart entwickelt die CAA Aktiengesellschaft zusammen mit einigen Automobilherstellern diese Systeme. Prototypen sind zu besichtigen. Roland Ebner, der Vorstandsvorsitzende der CAA. Ein Auto ist eigentlich ein hochkomplexes, voll elektronisches System. Und wenn Sie jetzt an die Fahrinformationssysteme der Zukunft denken, dann haben wir heute schon, was Sie heute kennen, was heute am Markt ist, Geräte mit 4, 5, 6 Funktionen, Navigation, Bordcomputer, Telefon, Radio, eventuell noch TV bei den Top-Systemen. Und das, wenn wir jetzt an die Zukunft denken, das, was Sie jetzt hier sehen, da haben wir 40 Funktionen mit integriert. Das heißt, es wird gar nicht mehr möglich sein, alle Funktionen in das System fest zu integrieren. Das heißt, wir werden herunterladbare, individuelle Systeme im Fahrzeug bekommen. Wir müssen umdenken. Die Entwickler gehen davon aus, kaum ein elektronisches Fahrerinformationssystem wird so sein wie ein anderes. Die Programme werden je nach Wünschen und Aufgaben geladen, gewechselt, angepasst. Wie beim Ölwechsel kann künftig auch Software für den Gebrauch im Auto ausgetauscht oder über das Internet neu getankt werden. Autohersteller werden so ihren Service mit den Fahrzeugen vernetzen. Per Ferndiagnose wird dann geklärt, ob ein Besuch in der Werkstatt notwendig ist. Sofort können ein Termin vereinbart und Ersatzteile geordert werden. Arbeitgeber laden ihren Mitarbeitern sozusagen einen mobilen Arbeitsplatz für Dienstfahrten ins Auto. Hallo, ich kann unseren Termin heute leider nicht wahrnehmen. Bitte rufen Sie mich kurz zurück, sobald Sie Gelegenheit dazu haben. Das ist eine Computerstimme einer automatischen Sprachausgabe, die während des Fahrens gerade eingegangene E-Mails vorliest. Tennis, hallo Peter. Gibst du mir am Sonntag eine Revanche für unser letztes Tennismatch? Wie wäre es um 14.00 Uhr? Es dauert Jahre. Und kostet einen Automobilhersteller nach Expertenmeinung 30 bis 50 Millionen Mark um ein Fahrerinformations- und Kommunikationssystem zur Serienreife zu entwickeln. Die besondere Herausforderung besteht darin, sinnvolle, von den Autofahrern akzeptierte Dienste entstehen zu lassen. Völlig Neues lässt die Integration von Kommunikationstechnik wie Radio, Telefon und Internet mit der Fahrzeugelektronik erwarten. Zum Beispiel Autos mit eingebautem Pfadfinder, der bei leer werdendem Tank selbst den Weg zur nächsten Tankstelle weist. Wir holen aus dem Internet automatisch, ohne dass der Kunde was tun muss, die dann erreichbaren Tankstellen und der Kunde wird automatisch dorthin geführt. Das heißt, der Kunde hat nichts mit dem Internet zu tun, er hat eine ganz neue Funktion, aus der Restreichweite wird eine Funktion, er wird direkt an die Tankstelle geführt. Ein Zauberwort heißt dynamische Navigation. Was ist das? Bisher gibt ein Navigationssystem die Straßen und Strecken wieder, wie sie im Datenspeicher oder auf einer CD-ROM abgelegt sind, und eine Satellitenortung, das Global Positioning System, GPS, zeigt metergenau, wo sich das Fahrzeug befindet. Nun sollen Autofahrer dazu dynamisch über die augenblickliche Verkehrslage auf ihrer persönlichen Fahrtroute, die sie gerade vor sich haben, informiert werden über Baustellen, Stauungen, Umleitungen, Unwetter und so weiter. Wir haben also hier eine Navigation integriert. Wir können also auch die Navigation hier aufrufen. Das ist natürlich, das kennen wir schon, aber wir haben auch eine dynamische Navigation für die Zukunft selbstverständlich vorgestellt. Wobei die Navigation, auch wichtig zum Verstehen, wird sicherlich ein integrierter Bestandteil für die Fahrzeugelektronik werden. Die Dienste und die Informationen aus der Navigation werden sicherlich auch für Komfortfunktionen wie die Getriebesteuerung nutzbar sein. Wenn man weiß, dass jetzt eine scharfe Rechtskurve kommt, wird man nicht nochmal kurz hochschalten und dann in der Kurve wieder runterschalten, sondern man wird natürlich dann beispielsweise im kleineren Gang bleiben, weil man ja weiß, dass eine Rechtskurve kommt. Jetzt gehen die Entwickler also noch einen Schritt weiter und vernetzen die Navigation mit der elektronischen Getriebesteuerung. Das Ergebnis wäre ein Auto, das gewissermaßen vorausdenkt, das nicht nur warnt, sondern auch verhindert, in einen höheren Gang zu schalten, weil eine Kurve oder eine Verkehrsbehinderung unmittelbar bevorsteht. Vieles davon ist also noch reine Zukunftsmusik. Und sollte es vielleicht auch noch einige Zeit bleiben, denn so mancher Hersteller hat ja noch nicht einmal die Basistechnik wirklich im Griff. So klagen Käufer zum Beispiel des neuen VW Passat mit Hightech-Motor über klappernde Achsen. Bei VW Lupo und Audi A4 gibt es Probleme mit den Schiebedächern, beim Golf und Lupo verweigern die Türschlösser plötzlich ihren Dienst und. Fehler, die es eigentlich seit Jahrzehnten schon nicht mehr geben dürfte, sollte man meinen. Kaum auszudenken, was an möglichen Fehlerquellen hinzukommt, wenn es noch mehr Mikroelektronik in den Autos gibt. Um Autos und automatische Navigationsgeräte muss sich ein Mann überhaupt keine Sorgen machen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Tanja ist er schon seit vielen Jahren zu Fuß unterwegs. Zurzeit macht er mit einigen Kamelen eine Expedition durch Australien. Allerdings moderne Kommunikationsgeräte wie Satellitentelefon und Notebook, mit denen er regelmäßig auf seiner Website über die Abenteuer berichtet, sind schon im Gepäck. Der Mann heißt Dennis Katzer und ich begrüße ihn nun am anderen Ende der Welt. Ja, wir sind im Augenblick in der Gibson Desert, also Gibson-Wüste in Zentralaustralien. Das ist, man muss sich das vorstellen, von der Stadt Broome im Nordwesten Australiens, also am Atlantischen Ozean, circa 700 oder 800 Kilometer Luftlinie nach Zentralaustralien rein. Wenn Sie sich umschauen, vielleicht nur damit wir uns vorstellen können, wo Sie sich genau befinden, was sehen Sie dort jetzt? Wenn Sie das vielleicht mal beschreiben, was um Sie herum passiert oder was um Sie herum zu sehen ist. Ja, es ist grün, die Wüste. Es ist ein wunderschöner Anblick. Es überall Blumen, gelbe Blumen und lila Blumen, so weit das Auge reicht. Und es ist wunderbar grün. Es ist die beste Saison seit 20 Jahren hier in den Outback. Und wenn ich mal den Blick schweifen lasse von links nach rechts, dann sehe ich unsere Kamele. Tanja bindet gerade die Kamele an. Bei uns ist jetzt Abend und die Kamele werden also angebunden. Wir haben 7 Kamele, die unsere Ausrüstung tragen. Und der Himmel ist blau, bis auf ein riesiges Buschfeuer. Also in südliche Richtung von unserer Seite ist der Himmel grau und dunstig. und verhangen mit Rauchwolken, und es macht uns auch große Kopfzerbrechen, weil wir eben Angst haben von Buschfeuern. Und wir hatten letztes Jahr, sind wir über 1000 Kilometer von Buschfeuern bedroht worden, also 1000 Kilometer lange Strecke. Da hat nahezu ein großer Teil Westaustraliens gebrannt, und jetzt brennt es also sehr stark hier irgendwo, und die Buschfeuer können also mit einer Geschwindigkeit bis zu 50 Stundenkilometer sich ausbreiten. Also es ist eine ständige Bedrohung. Was genau ist das Ziel Ihrer Expedition? Wohin wollen Sie gelangen? Nun, unsere Expedition hat vor circa 10 oder 11 Jahren, ja, 10 Jahre ist es, über 10 Jahre ist es her, in Deutschland begonnen. Es ist eine Expedition auf dem Land- und Seeweg von Deutschland bis nach Südamerika. Und das heißt, wir reisen also mit Kamelen, mit dem Elefant, auch mal mit dem Motorrad, mit landesüblichen Verkehrsmitteln, natürlich nicht mit dem Flugzeug. Und in jedem Land führen wir eine andere Expedition durch. Und jetzt sind wir in Australien seit über 2 Jahren und versuchen 7000 Kilometer zu Fuß durch die Outback Australiens zu laufen. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie gelangen die Informationen, die Sie viele, viele tausend Kilometer entfernt von uns aus schreiben und erzeugen, dann auf die Website hier in Deutschland? Ich habe mich nie mit der Computertechnik auseinandergesetzt, und jetzt musste ich es als Abenteurer, es ist also echt eigenartig. Man muss sich vorstellen, wir haben ein Satellitentelefon, ein Inmarsat-Satellitentelefon, mit dem wir jetzt genau gerade telefonieren, und an dieses Telefon kann ich also unseren Computer, ich habe ein Toughbook von Panasonic, das war als gesponsert von IME, und diesen Computer, also den benutze ich ganz einfach, der ist an das Telefon angeschlossen. Und dann kann ich ganz normal über Outlook Express mein E-Mail verschicken. Es dauert allerdings viel, viel länger als eine normale E-Mail. Also die Übertragungszeiten sind gewaltig, und deswegen ist es auch sehr teuer. Wie lange werden Sie noch unterwegs sein? Wann werden Sie wieder zurück nach Deutschland kommen? Wir haben die Expedition aufgeteilt in 3 Teiletappen. Es hängt nicht davon ab, es hängt immer vom Wetter ab. Also man kann sowas Extremes nur schaffen, wenn man eben mit der Natur geht und beachtet, also den Frühling beachtet, den Sommer beachtet. Im Augenblick haben wir 40 Grad im Schatten. Das bedeutet ca. 60 bis 64, 65 Grad in der Sonne, und da es hier kaum Schatten gibt, bewegen wir uns ständig in der Sonne und haben noch eine Strecke vor uns von ca. 1000 Kilometer bis zu unserem nächsten Etappenziel. Und das wird noch dauern, so Gott will, zwischen 2 und 3 Monate. Ja, Dennis Katzer, vielen Dank. Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Grüße nach Deutschland. Infos zur Website von Dennis Katzer finden Sie auf der Homepage zu unserer Sendung. Und wie Sie die finden, das sage ich Ihnen am Schluss der Sendung. Mit Notebooks unabhängig sein. Dieses Motto trifft nicht nur auf Dennis Katzer zu, sondern gilt auch für Angehörige der Universität Bremen. Auf dem Campus der Hochschule können nämlich Studenten und Hochschullehrer überall ins Internet unabhängig von einer Telefonsteckdose. Wireless LAN heißt die dort verwendete Technik. Ein Bericht von Holger Bruns. Von weitem präsentiert sich die Bremer Universität immer noch im Stile der Architektur der 70er Jahre. Betonbauten, glatte Fassaden, schlichtes Grau. Fast wie eine Entschuldigung wirkt da der Zentralbereich. Ein Glaspalast, 4 Stockwerke hoch, versehen mit dem Logo der Uni und fast geräuschlosen Schiebetüren. Drinnen sind ein paar Läden, eine Kneipe und ein Computer, der für eine Wissenschaftsausstellung wirbt. Aus den Lautsprecherboxen tönen die Stichworte der neuen Zeit: Multimedia, interaktiv. Die Bremer Uni will modern sein und legt sich mächtig ins Zeug. Unter Federführung des Bremer Hochschullehrers Manfred Wischniewski entsteht zurzeit ein leistungsfähiges und drahtloses Rechnernetz, das alle Studenten und Dozenten miteinander vernetzen soll. Das Ganze läuft bei uns unter dem sogenannten WLAN-Projekt, und dieses WLAN-Projekt selbst ist wiederum ein Baustein einer Philosophie an der Universität, die Universität Bremen nämlich innerhalb der nächsten 3 oder 4 Jahre zu einer virtuellen Universität oder, wie es heute auch heißt, zu einer E-University zu machen. Der Bereich WLAN bedeutet, dass die Universität neben dem üblichen Backbone oder Festnetz mit einem drahtlosen Netz, und zwar parallel, versehen wird, mit dem Ergebnis, dass jeder Student auf dem Campus an jeder Stelle mit seinem Notebook dann zum Beispiel im Internet surfen kann oder eben entsprechende Zugriffe auf die Universitätsbibliothek, auf Dokumente, auf Vorlesungsinhalte und so weiter hat. Die Notebooks sind mit einer speziellen PC-Karte versehen und können zurzeit über 400 Basisstationen auf das Rechnernetz zugreifen. Für die Datensicherheit sorgt eine passende Software, die auch Hackerangriffe abwehrt. Fortschrittlich ist die Geschwindigkeit des Netzes. 11 Megabit pro Sekunde sind für multimediale Anwendungen mit vielen Teilnehmern allerdings auch unvermeidlich. Man muss natürlich bei diesen 11 Megabit jetzt hier sagen, dass diese 11 Megabit sich auf die Anzahl der Nutzer verteilen, die dann an einem Access Point angeschlossen sind. Das ist zurzeit der Wermutstropfen bei dieser Technologie. Konkret bedeutet das, wenn ich einen Hörsaal meinetwegen mit 300 Studenten habe, dass dann natürlich die Leistung deutlich nach unten geht. Das bedeutet nicht zwangsweise leere Hörsäle, sondern das bedeutet eigentlich eine Änderung der Vorlesungen. Das heißt, zukünftig wird es so sein, dass der Student für seine Nachbearbeitung nicht nur das hat, was er vielleicht noch durch die Veranstaltung direkt im Kopf behält, sondern er kann sich zu jeder Zeitpunkt jeden Ausschnitt der Veranstaltung gezielt ansehen. Er hat den gesamten Foliensatz, der früher das beinhaltete, was man auf die Tafel mit Kreide- und Schwammpädagogik gebracht hat. Er hat die Skripte elektronisch und die zusätzlichen Materialien oder Hilfsmittel, die in der Veranstaltung geliefert werden. So interessant das alles für Technikfreaks auch sein mag, von studentischer Seite kommt viel Kritik, die Zweifel sät. Ich glaube nicht, dass man mangelnde Lehre durch bunte Folien, WLANs oder ich glaube die generelle Verfügbarkeit von Notebooks in irgendeiner Weise verbessern kann. Wenn die Lehre vorher nicht gut war, dann ist sie danach auch nicht gut. Und ja, es wird also nicht wirklich viel was ändern. Die Leute müssen trotzdem darauf achten, dass sie gute Lehre machen und das können sie auch ohne die Dinger. Ansonsten, wenn es mehr als 10 Leute sind, ist das schon von der Geräuschkulisse her bestimmt sehr belastend. Also uns reicht es schon, wenn wir neben 3 Notebooks sitzen. Die haben manchmal so laute Festplatten oder Lüfter. Das rödelt so furchtbar. Das nervt. Dabei haben Lars Fischer und Anne-Kathrin Stoll, die auch in der Studentenvertretung mitmachen, bereits ihr Multimedia ganz praktisch realisiert. Aber freilich etwas anders, als sie sich die Hochschullehrer denken. Im Nachbarraum steht ein Server mit Musik, die im Rechnerraum aus den PC-Lautsprechern kommt. Über die Musikzusammenstellung wurde demokratisch beschlossen. Damit war dieses Problem aus der Welt. Die Notebooks liegen hingegen quer im Magen. Die billigsten Notebooks, die vielleicht halbwegs nutzbar sind, sind jetzt gerade bei 2.300 Mark. Das ist bei vielen Studenten nicht mehr wirklich mit drin. Also bei mir zum Beispiel wäre das nicht mehr drin. Und mir ist vielleicht zum Beispiel mit so einem ganz einfachen Notebook auch gar nicht geholfen, wenn ich damit wirklich irgendwelche witzigeren Dinge machen will. Also gerade Multimedia-Anwendungen fressen halt unheimlich Rechenkapazität. Das ist teuer. Und dann waren wir natürlich sehr beunruhigt, wie ist das mit Notebook-Zwang in Veranstaltungen. Dagegen sind wir erstmal ein wenig Sturm gelaufen und haben uns erstmal mit dem verantwortlichen Professor zusammengesetzt, der uns dann versichert hat, dass es keinen Notebook-Zwang gibt, um eine Veranstaltung zu besuchen. Und wenn eine Veranstaltung mit Notebook abgehalten wird, dass dann jeder eins kriegt. Und nachdem uns das wirklich versichert wurde, sind wir jetzt beruhigter. Für die Bremer Universität steht die Zukunft vor der Tür. Es sei gar eine kopernikanische Wende in Sicht, denn in einer virtuellen Universität geht es nicht mehr klassisch nur um Forschung und Lehre, sondern um die Verwandlung von Wissen in verkaufbare Produkte, meinte Bremer Hochschullehrer Manfred Wischnewski. Der nächste Schritt wird sein, dass wir jetzt ein Internetportal, sprich eben einen elektronischen Laden, ein elektronisches Geschäft im Internet zur Verfügung stellen, indem man nämlich unsere Produkte, E-Books oder andere Dinge erwerben kann. Das kann natürlich auch sein, dass es Dinge gibt, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, aber auch Dinge, die dann entsprechend abgerechnet werden müssen. Der große Vorteil ist, wir haben ein gemeinsames Marketing aller norddeutschen Universitäten und wir haben von vornherein ein wesentlich breiteres Angebot, als wenn das nur eine Universität durchführen würde. Die Wireless-LAN-Technik wird immer verbreiteter. Wireless heißt drahtlos und LAN steht für Local Area Network, also ein lokales Netzwerk. Alles, was man zum Aufbau eines solchen Netzwerkes braucht, ist ein sogenannter Access Point. Das ist meist ein unscheinbares Kästchen, das per Kabel mit einem Netzwerk oder einfach mit der Telefondose verbunden ist. Per Funk steht der Access Point nun mit jedem Computer in Verbindung, der sich in seiner Reichweite befindet. Nur wer allerdings eine Zugangsberechtigung hat, gelangt so ins Netzwerk oder ins Internet. Jeder Computer, der auf diese Weise ins Netz will, braucht zur Kommunikation eine Funknetzwerkkarte. Und bei dem Computer kann es sich, wie gehört, um ein Notebook handeln, es darf aber auch ein Desktop-PC oder ein kleiner Handheld-Computer sein. Die Technik funktioniert so gut, dass viele schon davon sprechen, sie könnte UMTS überflüssig machen, bevor es damit überhaupt richtig losgegangen ist. Die deutsche Firma Elsa hat jetzt ein ganz besonderes Pilotprojekt gestartet, um die Vorteile von Wireless LAN zu demonstrieren. Jeder, der mit einem entsprechend ausgestatteten Computer auf den Aachener Marktplatz kommt, kann dort kostenlos und drahtlos ins Internet. Das wollten wir von Welt an Draht natürlich ausprobieren und waren vor ein paar Tagen in Aachen. Die Reportage. Ja, wir stehen hier auf dem Aachener Marktplatz und um uns herum munteres Markttreiben. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen hier oben auf die Balustrade des Aachener Rathauses. Neben mir steht Heiner Dahmen von der Firma Elsa und sie haben ein Gerät in der Hand, mit dem man hier an diesem Ort direkt ins Internet gehen kann. Ja, ganz genau. Ich habe hier einen Organizer, der mit einer Funkkarte versehen ist. Und diese Funkkarte steht in Verbindung mit einer Antenne. Und zwar ist da eine Funkbasisstation installiert. Diese Funkbasisstation ist über eine 2 Megabit Glasfaserleitung mit dem Internet verbunden. Und diese kleine Funkkarte hier in dem Organizer steht jetzt in Verbindung direkt mit dem Internet. Und zwar hier auf dem gesamten Marktplatz, wie auch noch weiter ca. 300 Meter in den Gassen hier rund um den Marktplatz. Das heißt, jeder, der mit einem solchen Gerät hier auf den Marktplatz kommt, kann ins Internet gehen. Ja, ganz genau. Und zwar ist das eine Kooperation zusammen hier mit dem regionalen Internetprovider Acom, der also einen kostenlosen Internetzugang bis Ende des Jahres kostenlos für jeden, der über einen PC verfügt und eine Funkkarte, bietet. Wo liegt nun der Vorteil zu einem System, zu einem PDA oder zu einem kleinen Handy, mit dem man ja auch ins Internet gehen kann, und diesem Gerät, das Sie nun in der Hand haben? Also wir betreiben dieses System hier über den Funkstandard Wireless LAN. Das ist ein drahtloser Standard, den es schon seit Jahren im Unternehmensbereich gibt, beispielsweise zur Anbindung von Außendienstmitarbeitern ins Unternehmensnetzwerk. Dieser Standard setzt sich auch immer mehr durch für Privatanwender. Das heißt, man möchte ja auch zu Hause beispielsweise mit dem Notebook im Dachgeschoss, im Arbeitszimmer ins Internet gehen können, während der Internetanschluss eventuell im Erdgeschoss oder Keller sich befindet. Und das dritte sehr große Marktpotenzial, das wir sehen, das demonstrieren wir hier, und zwar nämlich den öffentlichen Internetzugang. Das kann auch in halböffentlichen Bereichen sein, beispielsweise wie in Hotels, Restaurants und so weiter, wo einfach Dienstleistungsbetriebe ihren Kunden einen zusätzlichen Service anbieten können, indem sie sie drahtlos ins Internet bringen. Wo liegt nun der konkrete Vorteil zu einem Internetzugang, den man über ein Mobilfunknetz aufbaut? Konkret sieht es so aus, dass Wireless LAN auf Wireless LAN keine Lizenzgebühren entfallen. Das ist eine Technologie, die es jetzt gibt. Sie ist erprobt, bereits seit mehreren Jahren. Und sie ist sehr schnell, etwa 5,5 Mal schneller als UMTS. Sämtliche Services, die für UMTS entwickelt werden, sind auch in Wireless LAN anwendbar. Vielleicht schauen wir uns jetzt mal konkret an, was Sie in der Hand haben. Versuchen wir doch mal ins Internet zu gehen, oder sind wir vielleicht sogar schon drin? Wir sind jetzt momentan schon drin im Internet, das geht sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn Sie hier mit einem PC und einer Funkkarte sich in ein Café setzen hier am Markt und den Internet Explorer aufrufen, erscheint automatisch eine Anmeldeseite und Sie können sich dort auf dieser Internetseite einloggen mit einem Benutzernamen und einem Passwort und schon sind Sie drahtlos im Internet und zwar kostenlos bis Ende des Jahres. Ob man als privater Handynutzer tatsächlich mobile Datenkommunikation braucht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Geschäftsleben hat sie sich jedoch schon fest etabliert. In immer mehr gastronomischen Betrieben, wie zum Beispiel Eiscafés, haben die Kellnerinnen und Kellner ihren Notizblock gegen ein mobiles Funkterminal getauscht. Ein Bericht von Theodor Hetzer. Ein Cappuccino, zwei Espresso und ein gemischtes Eis. Birgit Thurau nimmt die Bestellungen der Gäste ihres Baden-Badener Cafés entgegen. Sie hält ein leichtes und handliches Gerät in den Händen. Ein paar Tasten gedrückt und schon weiß die Servicekraft hinter dem Tresen, welche Wünsche die Kunden draußen auf der Terrasse haben. Seit circa einem Jahr arbeiten wir mit diesem Kassensystem. Ich bin sehr zufrieden mit. Man hat eine gewisse Flexibilität, eine Schnelligkeit an den Geräten von der Umsetzung her, was eine Kombination ist zwischen Service auf einer Terrasse und Service hinter der Theke. Und das ist gewährleistet. Das Geheimnis dieser Schnelligkeit liegt darin, dass das Gerät die Bestellungen per Funk an die Mitarbeiterin von Birgit Thurau sendet. Diese kann sich sofort an die Zubereitung der Speisen und Getränke machen, während Frau Thurau sich bereits den nächsten Gästen zuwendet. Je nach Umfang der Speise- und Getränkekarte kann auf der Tastatur für jede Speise und jedes Getränk entweder eine einzelne Taste belegt sein oder es ist die Eingabe eines Nummerncodes nötig. Dann muss die Bedienung ein gut geschultes Gedächtnis haben. Diese Codes muss die Bedienung beherrschen. Wenn sie nicht beherrscht, haben sie ein Problem. Es dauert länger als mit Zettel und Block. Beherrscht sie, geht's eben schnell. Nicht nur der Gang zum Tresen, auch der Weg zu einer stationären Kasse bleibt Frau Thurau erspart. Ihr elektronischer Funkbestellblock errechnet die Gesamtsumme und druckt den Kassenbeleg aus. Der große Vorteil ist ganz einfach die Schnelligkeit, weil ich direkt am Tisch den Kunden bedienen kann, gebe das anhand der Nummerierung ein in den Computer und muss nicht extra zurücklaufen in das Geschäft und die Bestellung erneut aufgeben, sondern es ist ein direkter Weg vom Tisch direkt an den Service. Das ist die Schnelligkeit dabei und das ist das Optimale, damit der Kunde schnell bedient werden kann. Solche Geräte kommen in vielen Bereichen der Gastronomie zum Einsatz. Besonders, wo Kellner weite Wege zurücklegen müssen, sind die kleinen Helfer, die nur etwas größer sind als ein Handy, sehr beliebt. In einem kleinen Betrieb wie dem Café von Birgit Thurau ist ein solcher Minicomputer eine willkommene Arbeitserleichterung, die den Dienst am Kunden verbessert. In größeren Hotels oder Gaststätten könnte die erzielte Zeitersparnis zum Wegfall von Arbeitsplätzen führen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband entkräftet diese Befürchtung jedoch mit dem Hinweis, dass derzeit ein Arbeitskräftemangel in dieser Branche herrscht. Es gebe ca. 80.000 freie Stellen. In jedem Fall ist damit zu rechnen, dass uns solche mobilen Kassensysteme in Zukunft immer häufiger begegnen werden. Pech nur, wenn den mobilen elektronischen Geräten der Saft ausgeht, sprich die Batterien leer sind. Wenn diese ausfallen am Tisch, muss man wieder reinrennen, der Kunde muss warten. Also das ist zum Beispiel ein Problem, was unbedingt gelöst werden müsste. Und dann weiß der Kellner oder die Kellnerin hoffentlich noch, wie man mit Notizblock und Bleistift abrechnet. Welt am Draht. Mobile Kommunikation, so hieß das Thema der letzten knapp 30 Minuten hier auf SWR 2. Wenn Sie weitere Infos zum Thema suchen, das Manuskript der Sendung lesen oder die ganze Sendung noch einmal hören möchten, dann finden Sie all das auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Noch einmal die Adresse www.swr2.de/wissen und dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war's für heute. Die nächste Ausgabe von Welt am Draht können Sie am 5. November hören, wieder hier auf SWR 2. Und dann heißt unser Thema Internet in China. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns.